Social Media und Suchmaschinen. Facebook, Google und Co. Problembeschreibung. Social Media und Suchmaschinen rücken aus naheliegenden Gründen oft in den Fokus der Datenschützer. Für die Nutzer ist die Verwendung von Facebook, Google und Co. vermeintlich kostenlos. Doch wie wir gerade 2017 bei dem Schlamassel mitbekommen haben, welchen Facebook mit dem Datenklau angerichtet hat, bezahlen wir alle mit unserer Privatsphäre. Abgesehen davon stellt sich oft die Frage, wie Social Media Plattformen sich dagegen wappnen könnten, von einzelnen Nutzern oder Nutzergruppen missbraucht zu werden, etwa um Wahlen dergleichen zu beeinflussen. Die Lösung. Hier kommt Blockchain wie gerufen. Einerseits gibt ein Nutzer seine eigenen Daten nicht aus der Hand. Andererseits gibt es keine zentrale Einheit, welche Fotos, Posts oder Videos zensieren könnte. Wer Inhalte bereitstellt, könnte zusätzlich direkt an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Damit ließe sich eine Win-Win-Win-Situation herbeiführen, bei der Betreiber, Kreierer und Nutzer gleichermaßen gewinnen. Herausforderungen. Was in der Theorie gut klingt, lässt sich in der Praxis oft schwer umsetzen. Menschen agieren schlichtweg ganz anders, wenn ihnen klar ist, dass sie ungestraft alles tun dürfen. So werden auf den derzeitigen dezentralen Social-Media-Plattformen viele rassistische und religionsfeindliche Inhalte hochgeladen, welche auf zentralen Plattformen sofort zensiert werden würden. Nachdem die Uploader nicht ausfindig gemacht werden können, stellt sich somit auch die Frage, wie dies in Zukunft unterbunden werden sollte. Der schlechte Content zeigt zusätzlich noch einen Trägheitseffekt. Leute nutzen gerne Netzwerke, wo möglichst viele ihrer Bekannten und Freunde ebenfalls sind. Nur wenn genug Antrieb zum Wechseln vorherrscht, werden andere Plattformen genutzt. Als Content Creator bietet man seine Inhalte ebenfalls nur dort an, wo man auf die meisten Konsumenten trifft und man entsprechend die größten finanziellen oder gesellschaftlichen Auswirkungen hat. Was wären Alternativmöglichkeiten? Google, Facebook und Co. werden also definitiv noch länger ihre zentralen Lösungen anbieten. Solange dadurch eine passende Balance zwischen Privatsphäre und Leistung gewährleistet ist, wird sich daran noch für längere Zeit nichts ändern. Persönlich stehe ich daher dezentralen Social-Media-Plattformen sehr skeptisch gegenüber. Sie anzubieten klingt in der Theorie gut. In der Praxis bringen sie aber viele Probleme mit sich, welche zentrale Plattformen eben nicht haben. Ein paar Praxisbeispiele. Dezentrale Proof-of-Concepts gibt es bereits einige. Doch gleichgültig, ob dezentrale Blogs, Videoplattformen, Instagram-Wettbewerber oder Podcast-Seiten. Sie alle scheitern derzeit am fehlenden Interesse und an der fehlenden Qualität. Zwar glaube ich, dass sich das irgendwann bessern wird. Doch wird dies noch deutlich länger dauern, als sich manche vorstellen. Denn die Trägheit eines Netzwerks wirkt hier jeglicher Neuerung entgegen. Schauen wir also, ob sich die bestehenden Social-Media-Firmen und Suchmaschinen irgendwann einen so drastischen Schnitzer leisten, dass die Menschen gewillt sind, auf andere dezentrale Plattformen umzusteigen und deren Probleme in Kauf zu nehmen.